Abschnitt 4 von An heiligen Wassern von Jakob Christoph Heer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 4. Gegen Abend kam Hans Zuensteinen feierlich in die Wohnung Seppi Blatters. In stummer Fassung saß die Haushaltung da, Frau Frenzi wie ein Marterbild, Froni mit den Tränen kämpfend, Josi voll Neugier und freudiger Zuversicht. »Seppi Blatter«, sagte der Garde, »es ist alles geordnet, die bestellte Mannschaft mit den Reifen und den Kenneln nach dem Glottergrat unterwegs. Sie übernachten in der oberen Balm, die Führung der Posten übernehme ich selbst, wie es in meiner Pflicht liegt, und was von uns aus zu eurem Dienste getan werden kann, wird treulich und gewissenhaft besorgt. Und so Gott und die Heiligen wollen, Seppi Blatter, dass ihr gesund zurückkommt, so gehen also der Gardenhut, Schwert und Binde in eure Hand. Es sind Ehrenzeichen, die ich nicht jedem abtreten würde. Euch aber schon. Und gern. 14 Jahre war ich auf dem Posten, fast zu lange, und ich habe Arbeit genug auf Acker und Maiensesse und dem Weinberg. Anmerkung des Herausgebers. Balm bedeutet eine Stelle, wo der Felsen des Gebirges überhängt. Ende der Anmerkung. Seppi Blatter errötete. Als Garde war er und sein Haushalt jeder Not überhoben, aber bescheiden sagte er, »Ich werde das Amt wohl nicht versehen können. Ich habe schon die Hände, aber nicht den Kopf dafür.« »Der findet sich schon, wenn ihr einmal dabei seid. Im Übrigen ist's im Gemeinderat gut gegangen. Es wäre ungeschickt gewesen, wenn der Vertrag der Losgemeinde hätte vorgelegt werden müssen. So sieht es besser aus, auch für euch.« Noch mehr für den Präsi und dient dem allgemeinen Frieden. Der Präsi hat sich mit euch einfach verrannt. Aber wie er ist, wenn die vorderen Räder des Wagens in den Kot gefahren sind, so hat er die Gnade nicht hüst zu rufen. Nein, wenn die heilige Jungfrau mit der ewigen Seligkeit auf dem Wagen säße, die Hinterräder müssen auch hinein. Aber gewohlt hat's ihm, wie ein anderer an die Deichsel gestanden ist und kehrt gemacht hat. Ihr, Garde, mich haben die 180 Franken nicht gereut. Nur eins, über diese Vertragsgeschichte muss Gras wachsen. Es ist wegen des Präsi. Wenn sie bekannt würde, so wäre sie ein Fleck auf seiner Ehre. Ihr werdet, wenn ihr einmal als Garde mit ihm zu verkehren habt, sehen, dass er gar nicht so ungrad, nicht so hart ist, wie er scheint, obgleich ihn von Zeit zu Zeit der Teufel reitet und dann nichts mit ihm anzufangen ist. Der Garde stand auf. Also um 1 Uhr. Als Seppi und Frenzi Blatter ihm das Geleit unter die Haustüre gaben, blies der Senn auf der Fänkenalb durch seinen Milchtrichter den heligen Wassersegen. »Die heligen Wasser behüte uns, Gott! Behütet sie, ihr lieben Heiligen! Sankt Peter, nimm den Schlüssel zur Hand, tu auf dem Seppi Blatter die Wand, führ den Seppi auf dem bösen Weg, schließ seinen Fuß fest an den Steg, du hast den Schlüssel und Gottes Gewalt. Sorg, dass der Seppi Blatter nit fallt. Die heiligen Wasser behüte uns Gott und ihr, liebe Heilige, alle. Das klang und wogte durch die geröteten Berge, die den Widerhall zurückwarfen, als sängen Himmel und Erde. Und Frenzi umarmte ihren Mann. Rückblickend sagte der Garde, der schon einige Schritte gegangen, »Wenn ihr ein paar Stunden schlafen könnt, Blatter, so tut es.« Und als er den anderen aus Hörweite gegangen war, knurrte er, »Das Wetter ist entsetzlich schön, kein Wölkchen am Himmel.« Mitternacht. Das Glöckchen von St. Peter läutet. Jetzt wissen die Bewohner, die vom Schrecken des Tages ausruhen, dass der Pfarrer und der Messner mit den Sakramenten zu Seppi Blatter gehen. Nichts drängt die Gefahr, die an den weißen Brettern lauert, so brennend vor die Augen wie die Tatsache, dass selbst die allbarmherzige, hoffnungsreiche Kirche den halb verloren gibt, der an die Felsen steigt. Sie reicht ihm ihre Tröstungen. Der Priester spricht zu Seppi Blatter. »Du hast gebeichtet und den Leib des Herrn gegessen. Du gehörst nicht mehr dieser Welt. Lege ab die irdischen Gedanken und Sinne auf deine Seligkeit. Gibt dich Gott in seiner grenzenlosen Güte der Erde zurück, so dank es ihm ewiglich.« Da pocht es ans Fenster. Josi, der hinausblickt, sieht 3 große gelbe Augen, die gegen das Haus leuchten. die Windlichter für den Marsch durch den dunklen Wald. Er sieht ein Trüppchen Männer. »Vater, ich will mit dir gehen«, fleht er. »Bist ein törichter Bub«, rau sagt es Seppi Blatter. Josi weiß, es ist nicht böse gemeint, aber die Tränen treten ihm in die Augen. Anmerkung des Herausgebers: Bube, Schweizerdeutsch so viel wie Knabe, ohne die Nebenbedeutung des Verächtlichen, die das Wort im Schriftdeutschen angenommen hat. Ende der Anmerkung. Da pocht es zum zweiten Mal scheu wie vorhin, als fehle denen draußen der Mut, stark zu klopfen. Lautes Weinen erhebt sich in der Stube, unter der Tür erscheint der Garde. Er zieht das dicke Nürnberger Ei aus der Tasche. Im Augenblick ist es eins. Garde und Pfarrer ziehen sich zurück, die Haushaltung Blatter ist allein. Geduldig warten die Männer, da kommt vom Kirchturme herüber der schwere, scharfe Einsschlag. Seppi Blatter tritt unter die Haustüre. »Ich bin bereit!« Fest und mannhaft soll es klingen, aber es rasselt, dass es den Männern schier die Brust zerreißt. Die Windlichter verschwinden gegen den dunkeln, schauernden Alpenwald empor, sie sind nur noch winzige gelbe Punkte. Halb erstickte Stimmen rufen in die Nacht: »Vater, behüt dich Gott, Vater!« Und hoch aus dem Wald kommt noch einmal seine Stimme zurück. »Er jauchzt! Er hat Mut!« versetzt Josi mitten in Tränen. »Frenzi«, hat er geschrien, »der Mutter«, hat er gerufen. Vroni will's sagen, aber sie kann nicht sprechen vor weh. Frenzi und die beiden Kinder sitzen in der Stube, gelähmt und stumm. Sie weinen nicht mehr, sie starren vor sich hin. Der alte Pfarrer hockt auf der Bank nebenan. Den Messner hat er fortgeschickt. Der flackernde Kienspan beleuchtet die Strähnen weißen Haares und die 100 feinen Fältchen seines bäuerlich ehrwürdigen Gesichts. Er kann Frenzi jetzt nicht verlassen, aber er schweigt, wozu reden. Mit gesenkten Lidern, die mageren Hände ineinander gekrampft, sinnt er. Indem er die Menge schwerer Gänge überdenkt, die ihm die Pflicht in 40 Jahren überbunden, geht sein eigenes Leben in traumhaften Bildern an ihm vorbei. Er hat gekämpft und gelitten. Als er im Übereifer des unerfahrenen Vikars den fremden Naturforscher für einen Abgesandten des Teufels genommen hatte, da regnete es Hohn auf ihn, und bitter erkannte er, dass man, um als Pfarrer durchzukommen, von der Welt ebenso viel wissen muß wie vom Himmel und der Hölle. Aus der Stadt, wo der Gelehrte hauste, der ihn mit einer übertriebenen Schilderung der Ankunft in St. Peter der Lächerlichkeit preisgab, ließ er Bücher kommen. Er las sie und wurde irre am Glauben. In der Verzweiflung verbrannte er die Schriften, bei dem alten Amtsbruder in Hospel suchte er Hilfe, kehrte in den Glauben zurück, und seit 30 Jahren war er von inneren Anfechtungen frei. Er pflegte sein Amt, wie ihm von oben geboten war, nur mit einem Zusatz: dem Teufel und Dämonenglauben, der ihn so genarrt war, er abhold, ebenso dem Aberglauben. Wo gab es dessen mehr als im Glottertal? Er kränkte sich, dass seine Herde fast stärker als an die Heilswahrheiten der christlichen Religion, an die Vorstellungen festhielt, die heidnischen Ursprungs waren, so an der hartnäckigen Einbildung, dass die Abgestorbenen zur Sündenreinigung nicht ins Fegefeuer, sondern in den Schnee der Gletscher kommen. Er ärgerte sich am Totenkult, der zu St. Peter in tiefer Heimlichkeit blühte, und an Johannes, dem falschen Kaplan, der, indem er sich an die Weiber hielt, das Dorf in einen immer tieferen Aberglauben stieß. Das war sein Schmerz noch in alten Tagen, wo er doch gelernt hatte, Leute und Leben zu nehmen, wie sie sind, und wenn ihm etwas über die Leber kroch, sich zu seinem Bienenstand zurückzuziehen. Vroni war mit einer Träne an der Wimper eingeschlafen, die Schrecken der gestrigen und heutigen Nacht forderten Auslösung. Josi weckte den Pfarrer aus seinen Brüten. »Es tagt, jetzt sind sie schon über dem Wald.« Der Pfarrer erwiderte: »Um 6 Uhr ist Heiligenwasserprozession. Wenn es euch recht ist, so gehe ich jetzt heim.« Da hob Frenzi das schmerzlich verträumte Haupt. »Oh, geht nur, ich will wachen. Ihr aber, Kinder, müsst noch etwas ruhen.« Sie brachte die in einen bleiernen Schlummer gesunkene Froni zur Ruhe. Sie aber wachte. Der Morgen war empfindlich kühl, der Himmel rein, Die Felsen der Krone standen wie die Mauern eines Münsters, ihre Firnen funkelten wie frisch gegossenes Silber, im Tal hing der Tau an Baum und Strauch. Über den Stutz herauf erklang das Glöcklein der lieben Frau an der Brücke. Die Windungen des Stutzes hinab bewegt sich die Wallfahrt. Die alte Kirchenfahne, auf der St. Peter mit dem Schlüssel etwas ungeschickt hingemalt ist, knistert leise. Der Messner führt sie. Die weißen kurzen Überhemden der paar Kreuzträger schimmern. Unter einem vom Alter gelblich angelaufenen Himmel, der sich mit dem stahlblauen Firmament nicht messen kann und beim Zug über den Stutz hinunter manchmal bedenklich schief zu stehen kommt, schreitet der Pfarrer. Er trägt das Barett und ein langes Chorhemd, er schwingt den Rosenkranz und betet der Gemeinde mit lauter Stimme vor. Die vier Stangen des Thronhimmels werden vom Präsi und drei Gemeinderäten gehalten, denn wenn jener schon ein verdächtiger Sohn der Kirche ist, erfüllt er aus Klugheit alles treulich, was sie nach Sitte und Brauch von ihm fordert. Hinter dem Thronhimmel trippelt die Jugend mit hellen Stimmen, unter ihr Josef, Roni, Eusebi und die zierliche Binja, die mit ihren dunklen Augen verfahren in die Welt blickt, dann die Frauen und Männer. So geht die Wallfahrt immer, wenn ein Mann an die weißen Bretter steigen muss. Wie die Teilnehmer die Felsen sehen können, spähen alle einen Augenblick dort hinauf. Aber an den hellschimmernden Wänden ist noch nichts weiter zu entdecken, als dass die Kennel fehlen. Das Wasser der Glotter hat sich durch die schauerlichen Eistrümmer gefressen, die in der Schlucht liegen, und einzelne der niedergefegten Kennel ragen aus ihnen hervor. Die Prozession zieht am Schmelzwerk vorbei, über die Brücke zur Kapelle und kniet vor ihr nieder, aber die Gebete rauschen nicht so heiß wie gestern um die Dorfkirche. Es handelt sich heute nicht um den eigenen Mann, sondern um Wildheuer Seppi Blatter. Gewiss ist die Fürbitte für ihn heilige Pflicht, aber bis sein Werk getan ist, bis das Glöcklein aufhört zu bimmeln und zu mahnen, kann man den Himmel noch genug anrufen. Die Männer gehen oder schleichen sich hinweg und zurück gegen den Stutz. Die Knaben folgen dem Beispiel. Nach einiger Zeit besteht die Gruppe der Betenden vor der Kapelle nur noch aus einem Häufchen Weiber, die um Frenzi knien. Die Neugierigen aber sammeln sich im Teufelsgarten oder etwas höher am Schmelzberg und starren an die weißen Bretter hinauf. Der Präsi trägt eine rote Fahne. Seitwärts von den weißen Brettern schimmert auch eine solche. Eine dritte vermag man auf der mittleren Spitze der Felsen zu erkennen. Der Garde hält sie. Josi, der die Hände in den Hosensäcken geballt unter den Männern steht, hat Zutrauen zu ihm. Sonst sieht man noch nichts. Da regt sich die oberste Fahne. Es schwebt etwas von oben die grässlichen Felswände hinab, das wie ein Strohhalm aussieht, der an Bindfäden hängt. »Sie sind am Werk!« Strohhalm um Strohhalm senkt sich aus der Höhe. Manchmal bleibt einer zu hoch, manchmal kommt einer zu tief. Der Präsi schwingt je nachdem die Fahne bald stark abwärts, bald fest aufwärts. Und wenn sich die Halme verschoben haben, so schwenkt er die Fahne seitwärts. Oft entsteht Unordnung in den Halmen, dann schweben sie auf die Fahnenzeichen wieder aufwärts und kommen hübsch hinunter. Auf dem ersten Strohhalm bewegt sich ein kleines, drolliges Wesen. »Das ist der Vater«, denkt Josi und freut sich, dass er solch einen Vater hat. Die Augen des Knaben sind flehentlich auf den Glottermüller, der das Gemeindefernrohr in den Händen hält, gerichtet. »Darf's einmal durchgucken«, quiekt der kahlköpfige Müller, der eine Stimme wie ein Weib hat. »Schau nur, wenn ihr das Mehl schon lieber in Hospel holt als bei mir!« Jetzt hält es Josi. Durch das Glas scheinen die Bindfaden Seile, die Strohhalme Kennel. Auf einem davon steht ein Mann. Man kann sein Gesicht nicht erkennen, aber man sieht jede Bewegung der Glieder. Durch das Rohr scheint alles nah, und man erkennt erst recht, was für fürchterliche Felsen die weißen Bretter sind. Bis in alle Höhen keine Planke, nirgends eine Rinne, wo ein Büschel Gras hervorwachsen könnte. Senkrecht sind sie, kahl und nackt, entsetzlich glatt und hart. Nur in den Wildleutfuhren ist weiches Gestein, da ragen wie von Geistern gesetzt die Klippen und Türme des harten Felsens, während der weichere Stein im Laufe der Jahrhunderte abgewittert ist. Das alles sieht Josi mit klugem Auge. Aber nun strecken sich die Hände anderer nach dem Glas. Er reicht es weiter. Das Bild seines Vaters hat er fest gefasst. Seiner Lebtag wird es ihm in Erinnerung bleiben, wie der Mann dort oben zwischen Himmel und Erde auf den schwankenden Kenneln steht und sich von einem zum anderen schwingt. Immer deutlicher wird übrigens auch ohne das Fernrohr seine Gestalt. Sie tritt aus dem Schatten, den der Schmelzberg bis jetzt auf die Wand geworfen hat, in die Sonne, die auf die weißen Bretter zu leuchten beginnt. Der Vater prüft die gewaltigen eisernen Kloben, die Matthias Juhl so fest in die Felsen vermörtelt, verkeilt und verankert hat, dass sie jetzt noch Jahrhunderte halten werden. Sie sind alle gut. Viele der leichten eisernen Reife, die durch die kurzen, verdickten Enden der Kloben gehen, sind von der Gewalt der Lawine zerrissen und müssen ersetzt werden. Manche haben nicht gelitten, sondern die Kennel sind einfach aus ihnen herausgeschleudert worden. Mit einer Stange, an der ein eiserner Haken ist, holt Seppi die neuen Schlaufen ein, die an einem Seil an der Wand herniederhangen. Das Einpassen in die Kloben geht leicht, die Nietenköpfe des einen Endes passen in die Löcher des anderen Endes, mit einem einzigen Griffe schließen sich die Reife. Im Lauf der Zeiten hat man manche Vorteile gelernt, die Bearbeitung des Eisens und die Handgriffe beim Legen der Leitung sind eine besondere Wissenschaft der Leute von St. Peter, ein Stück bäuerlicher Ingenieurkunst. Und dafür, dass immer ein genügender Vorrat von Seilen, Kenneln und Schlaufen da ist, sorgt der Garde. In Dingen, die das selige Wasser angehen, gibt es keine Knauserei und keinen Widerspruch. Die Stunden wandern und die Spannung der Zuschauer ermattet. Seppi Blatter arbeitet sicher. Von Zeit zu Zeit erneuert das Glöcklein der Kapelle sein Bimmeln. Es mahnt, betet, betet für den Mann, der einsam an den Felsen schwebt. Bis am Abend darf die gemeinsame Fürbitte nicht aufhören. Die Frauen, die auch heraufgeschlichen sind, um an die weißen Bretter zu sehen, eilen wieder zur Kapelle. Einzelne Männer folgen. Man darf nicht nachlässig sein in einer so ernsten Angelegenheit, wegen Seppi Blatter nicht und wegen seiner selbst nicht. Man könnte einen Schaden auflesen, wenn man nicht aus vollem Herzen für ihn fleht. Der Präsi, der die Signalfahne seit einiger Zeit dem Glottermüller übergeben hat, hält scharfe Ordnung. Er jagt die müßigen Weiber zur Kapelle hinunter. Plärrt doch lieber, als Maulaffenfeil zu halten. Den Männern, die auch jetzt ihr Pfeifchen anstecken wollen, schnauzt er zu. Himmelssakrament, wer denkt ans Nebeln, solang einer da oben hängt? Und Belzi, der das Rauchen doch nicht lässt, schlägt er die Pfeife aus dem Mund. Binja steht etwas verloren zwischen den Leuten. Sie ist nicht so behend wie sonst und ihr Gesichtchen blass. Die dunklen Augen schauen auf den Teufelsgarten. Das ist nicht mehr der wilde, unberührte Blumenjubel der letzten Tage. Die Männer haben ihn mit ihren schweren Schuhen niedergetreten. Die Mädchen haben ihn abgerauft. Die Buben haben den Königskerzen die Köpfe abgeschlagen und wälzen sich jetzt scherzend auf der verdorbenen Pracht. Binja sieht Josi. Josi sieht sie. Aber die beiden Kinder, die sich so gut waren, wissen nichts mehr miteinander anzufangen. Es ist etwas zwischen ihnen, das vorgestern noch nicht war. Bini, was machst du auch für ein barmherziges Gesicht? Sie schrickt zusammen. Der Vater, freundlich sagt er, du wirst gar verbrannt in der glühenden Sonne, geh ein bisschen an den Schatten. Folgsamer als je gehorcht sie. Sie wandelt zur Ruine hinüber. Dort stehen und sitzen Männer, der Kaplan Johannes, Belzi, der Gemeindeweibel und andere. Die Schnapsflasche geht in der Runde, die Männer essen einen Imbiss von der Hand, sie plaudern und lassen sich's wohl sein und sehen die Augen Binjas nicht. »Heut gibt's keine Tafel zu malen, Kaplan, Seppi schafft gut«, sagt der Weibel, der einen großen schönen Bart, aber einen schielenden Blick hat. »Macht nichts, ich bin nicht gern der Unglücksrabe«, antwortete der Kaplan mit seiner hohlen Stimme. »Ich glaube, beim Eid, Seppi Blatter fällt. Die elende Hitze, und er ist dort oben. Man wird da unten dumm, dort oben aber wird einer verrückt. Die Männer, die stürzen, tun's, weil sie vom Sonnenstich wahnsinnig geworden sind.« Belzi nahm einen Schluck. »Sankt Jörg und 21, das wär ein Unglück. Die Frau und die zwei Kinder«, so der Weibel. Belzi darauf. Der Presi bekäme auch einen Schuh voll. »Wieso?« fragt Peter Tugi, der ein rechter Mann und der Älteste einer weit verzweigten Familie ist. Belzi erwidert, »Das glauben doch nur Kinder, dass Seppi Blatter freiwillig an die Bretter gegangen ist. Man hat der Gemeinde Sand in die Augen gestreut. Ist's nicht wahr, Weibel?« Dieser zwinkert zustimmend mit den Augen, aber er schweigt. Belzi, dessen Blick vom Schnaps etwas verglast ist, lacht. »Der Presi hat mir die Pfeife zerschlagen, auf die Garibaldi gemalt ist. Sie war noch vom Vater selig. Aber jetzt schone ich ihn auch nicht mehr.« Er erzählt den Lauschenden das Gespräch im Bären. »Und ich will ein brennender Mann werden, wenn's nicht wahr ist. Er hat dem schlafenden Seppi Blatter die Feder in die Hand gesteckt und sie ihm geführt.« Die Umstehenden fahren zurück. »Kaplan, was sagt ihr dazu?« Der Schwarze antwortet, »Da!« Ein gellender Schrei. »Gotts ewiger Hagel, des Präsis Kind«, so rufen sich die Männer in peinlicher Überraschung zu. Das Mädchen, das hinter einem abgestürzten Mauerteil gekauert ist, springt wie besessen davon, es eilt am Vater vorbei, es keucht den Stutz empor, es rennt ins Dorf zurück. Wie der Präsi nach ein paar Stunden nach Binja fragt, da sagt man ihm, sie ist heim zu Susi. Da schüttelt er das Haupt und seufzt, sie ist dieser Tage so seltsam. Damit, was Belzi über die Hitze sagte, hatte er recht. Die Sonne, die Sonne. Die Luft im Tal zwispert, von den weißen Brettern herunter kommt ein so heißer Strom, dass ihn selbst die erfrischenden Schwäle, die aus der Schlucht aufsteigen, nicht zu kühlen vermögen. Wie Blei fließt er in die Glieder, wie Spinnweb legt er sich um die ermatteten Sinne. Der Mann, der über dem versammelten Dorf zwischen Himmel und Erde schwebt, steht im wachsenden Brand des Juninachmittags. Die Sonnenstrahlen liegen so auf den weißen Brettern, dass die Augen schmerzen, wenn man eine Weile hinsieht. Sie flimmern, als sehe man, wie Licht und Hitze aus den Felsen strömen. Ja, bei bedecktem Himmel könnte Seppi Blatter sein Werk wohl vollenden, aber in dieser mörderischen Glut, die Augen und Gehirn senkt, der Sonnenstich, man sieht, dass er leidet. Seit einiger Zeit hat er die Kapuze seines Hirtenhemdes zum Schutze vor der Sonne um den Kopf gezogen. Die Aufregung wächst, die Frauen vor der Kapelle beten lauter. »Er kann's nicht vollenden«, hört man. »Oh, Seppi ist zäh«, antworten andere. Jetzt ist die Arbeit so weit gediehen, dass Seppi mit dem Einlegen der Kennel beginnen kann. Immer noch schweben sie einer um den anderen, viele Kirchtürme hoch herab, und einen um den anderen stößt Seppi Blatter, auf ihm stehend, in die Reifen, löst die Seile der Eingehängten, schwingt sich zum Folgenden und an den Felsen zeichnet die wiedererstehende Leitung eine dunkle Linie. Oft aber verzögert sich das Werk. Die sinkenden Kennel verfangen sich in den Seilen der Nächsten, dann löst sie auf ein Zeichen aus dem Tal ein Zug aus der Höhe aus, und wenn sich ein Kennel befreit, schwankt das ganze Werk, als müsse es den Mann dort oben herunterschütteln, wie einen Apfel vom Sturm gerüttelten Baum. Oder Seppi Blatter löst die Kennel, die sich verfangen haben und sich in seinem Bereich befinden, selber aus, dann fliegen sie von der Felswand ab in die freie Luft und wieder schief zurück, dass er sich blitzschnell ducken muß, damit sie ihn nicht durch einen Schlag an den Kopf von seinem schmalen Stande werfen. Manchmal bei einem der entsetzlichen Schauspiele wagen die Zuschauer, die doch des Schreckens gewöhnte Bergleute sind, nicht zu atmen. Die meisten Frauen, die das Schwanken des Gerüstes sehen, fliehen entsetzt zu der Kapelle zurück. Selbst die harten Männer erliegen der furchtbaren Spannung. »Presi, gebt doch das Zeichen zum Abbruch, morgen ist wieder ein Tag.« Aber die Mehrheit ist der Ansicht, man solle, wenn Seppi Blatter nicht selber den Abbruch wünsche, in Gottes Namen mit dem Werk fortfahren, es sei auch misslich, die Mannschaft auf dem Glottergrat im Freien übernachten zu lassen. Dann und wann ruht Seppi Blatter eine Weile und stärkt sich an Speise und Trank. Besonders lang um 4 Uhr des Nachmittags, ehe er die Führung der Leitung durch die größere Wildleutfuhre in Angriff nimmt. Josi, der vom frühen Morgen nicht von seiner Stelle gewichen ist, ist ins Gras gesunken und verbirgt sein Gesicht darin. Das starre Hinaufsehen, die Hitze, das Entsetzen, der Taumel hatte sich seiner bemächtigt, ihm ist Glühendes Eisen sänge sein Hirn, ruhelos wälzt er sich. Frenzi und Vroni, die fast ununterbrochen vor dem Muttergottesbild gekniet sind, sehen das Leiden des Knaben und erbarmen sich seiner, obgleich das ihre nicht kleiner ist. Eusebi, der scheue Stotterer, steht in der Nähe und schaut mitleidig auf ihn. Seine Mutter, die stolze Gardin, will ihn mit zur Kapelle nehmen. Man würde meinen, du gehörtest auch der Wildheuerin, Frenzi. Der blöde Knabe sagt, los, Mutter, ich will bleiben. Anmerkung des Herausgebers. Los, Schweizerdeutsch, höre. Ende der Anmerkung. Sie lässt ihn. Sie kann gegen ihn nicht hart sein, obschon es sie gerade heute ärgert, dass sie so ein hässliches Kind hat und die anderen so blühende Jugend. Eben Frenzi. Seppi Blatter ist wieder an der Arbeit, in der großen Wildleutfuhre. An einem Seil schwingt er sich mit mächtigem Satz in das Innere der schrecklichen Kluft und hängt an ihren Klippen. Fahnenzeichen, mehrere Kennel senken sich in die Schlucht und schweben frei. Und mit mächtigem Schwunge holt er jeden Einzelnen ein. Er verschwindet damit im Inneren der Kluft, wo man seine Tätigkeit nicht sehen kann. Kennel um Kennel zieht er ein. Jetzt wird die wachsende Leitung am Rand der Schlucht wieder sichtbar. Das Fürchterlichste ist getan. Aber je länger, je unsicherer werden Seppis Schwünge. 2-3 Mal sieht man ihn ansetzen, bis er das Ziel erreicht. 6 Uhr. Erfrischende Kühle strömt durchs Tal. Lebhafte Bewegung ist unter dem Volk. Seppi Blatter hat über die ganzen weißen Bretter hin die Kennel gelegt. Der Rest, der ihm zu tun bleibt, ist leicht. Da stupft Eusebi den daliegenden Josi. Schau, fertig! Josi schnellt auf, lächelt verträumt, sucht mit seinen rot geschwollenen Augen die Höhe und sieht, wie der Vater eben das zierliche Wasserrad einsetzt, das den Merkhammer hebt und auf ein Brett fallen lässt, so dass sein Schlag das ganze Tal durchtönt. Ein Fahnenzeichen gegen den Stutz empor. Männer, die am Eingang der Leitung stehen, öffnen die heligen Wasser. In wenigen Augenblicken werden sie durch die neuen Kennel fließen. Bald wird der Merkhammer das erste Zeichen geben. Eine ungeheure Spannung hat sich des Völkleins bemächtigt. Vor der Kapelle kniet niemand mehr als die Wildheuerin Frenzi und Vroni. »Wollt ihr's nicht hören?« fragt eine Nachbarin. Aber solange Seppi an den weißen Brettern ist, darf man in der Fürbitte nicht müde werden und Frenzi und Vroni beten. Da, horch! Tick-tack, tick-tack! Mit wachsender Schnelligkeit kommt's aus der Höhe, der Merkhammer schlägt. Andere Hämmer, die weiterhin in die Leitung eingeschaltet sind, erheben ihr Spiel. Das Echo ist erwacht, das Tal hat seine Musik wieder. Eine einförmige Musik, die doch wie ein Psalm in die Ohren klingt. Sie bedeutet Erlösung aus dem Schrecken, Segen und Fruchtbarkeit. Wie der Müller berauscht vor Freude aufhorcht, wenn nach langer Trockenheit sein Rad wieder klappert, so lauschen die Leute von St. Peter dem Hackbrettspiel der heiligen Wasser und drücken sich vor Freude die Hände. Ja, Seppi Blatter ist ein Mann, es lebe der neue Garde! Der alte Pfarrer hebt segnend sein Kreuz gegen die wiederhergestellte Leitung empor. Das Glöcklein, das einen Augenblick zu bimmeln aufgehört hat, setzt wieder ein. Es ruft zum Dankgottesdienst und die Berge leuchten, vom Abendrot umspielt wie Lichter der Andacht. Am schönsten leuchtet Josis Gesicht. Hoch an den weißen Brettern sind nur noch 2 oder 3 Stricke zu lösen und die Arbeit, die gefahrvolle, ist glücklich getan. Bald wird man auf den Felsentafeln nur noch die Linie der Kennel sehen. Der Gottesdienst geht seinen Weg. Da gellt ein einzelner Schrei. Seppi! Der Schrei verzehn- und verhundertfacht sich. Ein dunkler Körper fällt und wird größer im Fallen. Er gleitet wie ein Schatten die weißen Bretter hinab. Seppi Blatter ist am Ende seines Werkes abgestürzt. Der Gottesdienst schweigt. Josi ist brüllend wie ein Stier aufgesprungen und will sich in die Glotter stürzen, in der sein Vater vor seinem Blick verschwunden ist. Da halten ihn im letzten Augenblick starke Arme zurück. Gottloser Bub! Er beißt, er kratzt, er schlägt um sich, aber die junge Kraft erlahmt. Röchelnd liegt der Knabe im Gras. Was war die Ursache des Sturzes? Hunderte haben hinaufgeblickt, aber wenige wissen etwas Sicheres zu sagen. Der Glottermüller, der wieder das Fernrohr geführt hat, versichert, Seppi habe bis zum letzten Augenblick freistehend gearbeitet. Da schwankte er, fasste das Seil, das ihn in die Höhe ziehen sollte. Es senkte sich ein wenig, er ließ es los, im gleichen Augenblick aber wurde es von der Mannschaft, die den Ruck Seppis für ein Zeichen genommen, in die Höhe gezogen. Die Schleife am Ende des Taues legte sich dabei um das Bein, das er in die Luft gestellt hatte. Die Arme des müden Mannes suchten den oberen Teil des Strickes zu spät. Da schleuderte ihn das steigende Seil, das ihn am Fuß gepackt hatte, in die Tiefe. Von allen, die Zeugen des Unfalls gewesen waren, war keiner so blass wie der Presi. Der Schein an den Bergen war erloschen. Nur noch die letzten Streifen der Abendröte beleuchteten die traurige Heimkehr der Leute von St. Peter. Sie führten eine an Gott und Menschen irre Familie in ihrer Mitte, und im Schimmer der Mitternachtssterne kam ein zweiter dunkler Zug, dem Kaplan Johannes mit einem Kienspanfeuer, das auf einer Pfanne brannte, den Weg erleuchtete. Dieser Zug trug die Leiche Seppi Blatters, des Helden der heiligen Wasser. Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Eva K.